Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im heutigen Ö1 Hörspiel tritt ein schauspielerisches All-Star-Team an. Zusammengekommen im Rahmen der Salzburger Festspiele 1968 haben sie für Ö1 Oscar Wildes bissige Komödie A Woman of No Importance, eine Frau ohne Bedeutung, aufgenommen. Wenn Oscar Wilde in dieser 1893 uraufgeführten Komödie ein Opfer der Gesellschaft verteidigt, so tut er dies nicht nur, um die Moralvorstellungen der viktorianischen Gesellschaft anzuprangern, sondern auch, um sich über diese lustig zu machen. Auf einem englischen Landsitz trifft sich eine sogenannte feine Gesellschaft. Ältere und meist etwas frustrierte Ladies und Lords, dann eine junge Amerikanerin, die den englischen Adel nicht versteht und ihn sogar kritisiert, und ein ebenfalls junger, biederer Bankangestellter, der das verlockende Angebot erhält, Privatsekretär des gastgebenden Lords zu werden. Allerdings hat der junge Mann, dargestellt vom damals 25-jährigen Klaus-Maria Brandauer, ein besonderes Verhältnis zu Lord Illingworth, in unserer Produktion gespielt von Michael Helter. Und dann gibt es noch eine Dame dieser High Society, dargestellt von Hilde Mikulic, die vor vielen Jahren ihr Leben ändern musste, was sie zu einer Frau ohne Bedeutung werden ließ. In der Regie von Klaus Gmeiner hören Sie zudem als alte Lady Adrian Gessner und als die junge Amerikanerin Veronika Bayer. Ich glaube, Sie sind zum ersten Mal auf einem englischen Landsitz, Miss Worsley. Ja, Lady Caroline. Wie ich gehört habe, gibt es in Amerika keine Landhäuser. Wir haben nicht viele. Haben Sie überhaupt Land? Ich meine, was wir Land nennen? Wir haben das größte Land der Welt, Lady Caroline. Ja, was ich sagen wollte, Sie hätten an keinen hübscheren Platz kommen können, obwohl das Haus über die Maßen feucht ist. Sogar unverzeihlich feucht. Und die gute Lady Hunstanton es manchmal nicht so genau nimmt mit den Leuten, die sie einlädt. Jane mischt zu viel. Natürlich, Lord Illingworth ist ein sehr distinguierter Mann. Es ist ein Gewinn, ihn kennenzulernen. Mrs. Allenby dagegen passt wohl kaum hierher. Mir ist sie unsympathisch. Ich weiß nicht, Miss Worsley, ob es für eine Ausländerin wie Sie richtig ist, die anderen Gäste sympathisch oder unsympathisch zu finden. Mrs. Allenby ist aus einer sehr guten Familie. Man sagt zwar, sie sei zweimal von zu Hause durchgegangen, aber Sie wissen ja, wie die Leute sind. Also ich selbst, ich glaube nicht, dass sie öfter als einmal durchgegangen ist. Mr. Arbuthnot ist sehr nett. Mr. Arbuthnot, ja. Ja, ach ja, der junge Mann, dieser Bankangestellte. Lady Hunstanton war freundlich genug, ihn einzuladen. Übrigens scheint er auch Lord Illingworth sehr zu gefallen. Nur weiß ich nicht, ob es richtig war von Jane, ihn aus seinem gewohnten Milieu herauszuholen. In meiner Jugend, Miss Worsley, traf man nie jemanden in der Gesellschaft, der für seinen Lebensunterhalt arbeiten musste. In Amerika werden gerade solche Menschen am meisten geschätzt. Ja, daran zweifle ich nicht. Ach, Jane, das ist schön, dass du zu uns kommst. Ich habe gerade gesagt, zu was für einer entzückenden Party du uns eingeladen hast. Du verstehst es so wunderbar, deine Gäste auszuwählen. Ja, das ist eben eine Gabe. Wie nett von dir, meine Liebe. Aber ich glaube auch, dass wir alle gut zueinander passen. Hoffentlich wird unser reizender Besuch aus Amerika angenehme Erinnerungen an das englische Landleben mitnehmen. Und unser lieber junger Gast Gerald sollte sich ebenfalls wohlfühlen bei uns. Gerald, Sie kommen gerade von einem Spaziergang? Ja, Lady Hunstanton, es ist ein prachtvoller Park. Und hören Sie, ich habe eine gute Nachricht. Lord Illingworth hat mir gerade angeboten, sein Sekretär zu werden. Ach, das ist wirklich eine gute Nachricht. Ja. Sie werden eine glänzende Zukunft haben. Ihre liebe Mutter wird sich freuen. Vielleicht kann ich Sie überreden, heute Abend herzukommen. Glauben Sie, dass Sie kommen? Nun, ich glaube, das wird nicht mehr. Ich weiß, dass es schwer zu bewegen ist, auszugehen. Ich werde ihr schreiben. Gut. Das ist ein blendender Beginn für einen so jungen Mann wie Sie. Ja, und ich hoffe sehr, der Sache gewachsen zu sein. Ich hoffe es auch. Und Sie, Miss Worsley? Gratulieren Sie mir nicht? Sie freuen sich wohl sehr. Natürlich. Für mich bedeutet das einfach alles, verstehen Sie? Dinge, die bisher außerhalb jeder Hoffnung lagen, liegen jetzt... Nichts sollte außerhalb der Hoffnung sein. Francis, bitte tragen Sie diesen Brief zu Mrs. Arbuthnot und warten Sie auf Antwort. Sehr wohl, Milady. Gerald, ich habe Ihrer lieben Mutter ein paar Zeilen geschrieben mit der guten Nachricht und um ihr zu sagen, dass sie heute unbedingt zum Dinner kommen muss. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Lady Hunstanton. Miss Worsley, wollen wir ein wenig spazieren gehen? Gern. Ich freue mich sehr über Geralds Glück. Er ist nämlich mein Protégé. Und besonders froh bin ich, dass Lord Illingworth ganz von sich aus ihm das Angebot machte, ohne ein Wort von mir. Wer lässt sich schon gerne um einen Gefallen bitten? Ach, da kommen ja unsere Lieben. Caroline, habe ich dich schon mit Mrs. Allenby und Lady Stutfield bekannt gemacht? Ja, ich hatte schon das Vergnügen. Nun, Mrs. Allenby, ich hoffe, der Park gefällt Ihnen. Man rühmt besonders seine Bäume. Die Bäume sind wundervoll. Ganz, ganz wundervoll. Danke, Lady Stutfield. Aber irgendwie habe ich das sichere Gefühl, 6 Monate auf dem Lande leben... Und ich bin so natürlich, dass kein Mensch mehr von mir die geringste Notiz nimmt. Ich versichere Ihnen, meine Teure, diese Wirkung hat das Land bestimmt nicht. Nur 2 Meilen von hier in Melthorpe ist Lady Burton mit Lord Featherstale durchgegangen. Ich entsinne mich des Vorfalls noch genau. 3 Tage später ist der arme Lord Burton gestorben aus Freude. Oder an der Gicht? Ich habe vergessen, woran... Ich halte es für feig, durchzugehen. Nun, Mrs. Allenby, ich weiß nicht, wie die Welt mit einer solchen Theorie weiterkommen sollte. Ach... Die Welt ist für Männer gemacht, nicht für die Frauen. Sagen Sie das nicht, Lady Stutfield. Für uns ist sie viel unterhaltsamer als für die Männer. Uns sind viel mehr Dinge verboten als Ihnen. Frauen stehen immer auf Seiten der Moral, der öffentlichen wie der privaten. Ach ja, die moralischen Qualitäten der Frau, darauf kommt es an. Ich fürchte nur, Caroline, der liebe Lord Illingworth schätzt die moralischen Qualitäten der Frau nicht, wie er sollte. Alle Welt sagt, Lord Illingworth sei sehr, sehr übel. Welche Welt sagt das, Lady Stutfield? Es muss die Nachwelt sein, denn mit unserer Welt verstehe ich mich ausgezeichnet. Jeder, den ich kenne, sagt, sie seien sehr, sehr übel. Einfach ungeheuerlich, wie man heutzutage einem Dinge nachsagt, die durch und durch wahr sind. Unser lieber Lord Illingworth ist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe es aufgegeben, ihn bessern zu wollen. Dazu brauchte man wohl eine ganze Institution mit Direktoren und Aufsichtsrat und Sekretär. Übrigens, den haben Sie ja schon. Gerald Arbuthnot hat uns von seinem Glück erzählt. Sie waren sehr gütig zu ihm. Sagen Sie das nicht, gütig ist ein schreckliches Wort. Er ist ein bewundernswerter junger Mann und seine Mutter ist eine meiner liebsten Freundinnen. Jetzt ist er gerade mit unserer hübschen Amerikanerin spazieren gegangen. Ist sie nicht hübsch, hm? Viel zu hübsch. Diese Mädchen aus Amerika nehmen unseren Töchtern alle guten Partien weg. Wer sind denn Miss Worsleys Eltern? Amerikanerinnen sind ungemein geschickt darin, ihre Eltern zu verbergen. Wie meinen Sie das? Du musst nämlich wissen, Caroline, Miss Worsley ist weise. Ihr Vater war sehr reich, Millionär. Oder Philanthrop oder... Beides, glaube ich, der meinen Sohn sehr gastfreundlich aufnahm, als er ihn in Boston besuchte. Sie gehen schon wieder spazieren, Miss Allenby? Nur bis zum Gewächshaus. Lord Illingworth sagte mir heute Morgen, es gäbe dort eine Orchidee, schön wie die 7 Todsünden. Er wird sie mir zeigen, nicht wahr? Ja, mit großem Vergnügen. 7 Todsünden? Meine Teure, ich hoffe, das ist nichts dergleichen. Ich muss darüber noch mit dem Gärtner reden. Bemerkenswerte Erscheinung, diese Mrs. Allenby. Sie lässt nur manchmal ihre elegante Zunge mit sich durchgehen. Ist das das Einzige, was sie mit sich durchgehen lässt? Ich will es hoffen. Francis! Francis bringt Antwort von der lieben Mrs. Arbuthnot. Was schreibt sie? Ach, sie kommt nicht zum Dinner, schade. Aber nachher, oh, das freut mich. Sie ist eine der entzückendsten Frauen. Verzeihung, im gelben Salon ist der Tee serviert. Im gelben Salon. Danke, Francis. Caroline, wollen wir zum Tee hineingehen? Lady Stutfield? Oh, mit Vergnügen, Lady Hunstanton. Ich gehe schon voraus. Vielen Dank. Sie ist merkwürdig. Ich mache immer wieder die Erfahrung, ältere Frauen sind immer auf ihre Männer eifersüchtig. Junge nie. Junge haben keine Zeit. Sie sind ständig damit beschäftigt, auf die Männer anderer Frauen eifersüchtig zu sein. Zum Beispiel Lady Caroline. Sie hat ihren Mann nicht einmal hierher mitgenommen. Wahrscheinlich hat sie ihn zu Hause unter dem Glassturz. Dabei ist es ihr vierter Mann. So viel Ehe bekommt nicht. 20 Jahre Romanzen und die Frau gleicht einer Ruine. 20 Jahre Ehe und sie ist etwas wie ein öffentliches Gebäude. 20 Jahre Romanzen. Gibt es denn das? Heute nicht. Die Frauen sind zu geistreich geworden, zu empfänglich für Humor und nichts verdirbt eine Romanze leichter als Sinn für Humor bei der Frau. Oder sein Fehlen beim Mann. Ganz recht. Im Tempel sollte jeder ernst sein, der ausgenommen, der angebetet wird. Und das wäre der Mann? Frauen knien so anmutig, Männer nicht. Schauen Sie, wer da kommt. Der junge Arbuthnot und diese grässliche Amerikanerin. Ja, grässlich? Warum grässlich? Sie sagte mir gestern noch dazu laut. Sie sei erst 18. Das war höchst ärgerlich. Eine Frau, die einem ihr wahres Alter sagt, soll man nicht trauen. Sie ist imstande, einem alles zu sagen. Außerdem ist sie Puritanerin. Oh, wissen Sie, ich glaube nicht an Puritanerinnen. Ich glaube nicht, dass es eine Frau auf der Welt gibt, die sich nicht geschmeichelt fühlte, wenn man sie umwirft. Sie glauben also, es gibt keine Frau auf der Welt, die etwas dagegen hätte, geküsst zu werden? Sehr wenige. Miss Worsley ließe sich nicht von Ihnen küssen. Was meinen Sie, würde sie tun, wenn ich sie küsste? Entweder Sie heiraten oder Ihnen mit dem Handschuh ins Gesicht schlagen. Was würden Sie tun, wenn sie Ihnen mit dem Handschuh ins Gesicht schlüge? Wahrscheinlich mich in Sie verlieben. Dann ist es ein Glück, dass Sie sie nicht küssen werden. Ist das eine Herausforderung? Ein Pfeil ins Blaue geschossen. Ja, wissen Sie nicht, dass mir alles gelingt, was ich beginne? Schade. Wir Frauen schwärmen für Erfolglose. Sie stützen sich auf uns. Nein, nein. Sie schwärmen für Erfolgreiche und klammern sich an sie. Wir sind der Lorbeer, der ihre Kahlheit deckt. Und so brauchen sie euch immer, nur nicht im Augenblick des Triumphs. Da sind sie ohne dies uninteressant. Wie sie einen doch foltern können. Lord Illingworth, eines gibt es, weswegen ich sie immer gern haben werde. Was ist das? Sie haben mir nie den Hof gemacht. Ich habe doch nie etwas anderes getan. So? Das habe ich nicht bemerkt. Was für ein Glück, es hätte für uns beide eine Tragödie werden können. Wir hätten sie beide überlebt. Heutzutage kann man alles überleben, außer den Tod. Und alles erleben, außer einen guten Ruf. Haben Sie das mit dem guten Ruf je versucht? In dieser Unannehmlichkeit bin ich nie ausgesetzt gewesen. Das kann noch kommen. Ach, warum drohen Sie mir? Ich werde es Ihnen sagen, wenn Sie die Puritanerin geküsst haben. Ich werde sie küssen. Wie viel Zeit geben Sie mir? Eine Woche? Das ist mehr als genug. Milord, im gelben Salon ist der Tee serviert. Ja, danke, Francis. Sagen Sie Ihrer Ladyschaft, dass wir kommen. Sehr wohl, Milord. Sollen wir zum Tee hineingehen? Lieben Sie solch einfache Genüsse? Ich schwärme dafür. Einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht der Komplizierten. Aber wenn Sie wollen, bleiben wir hier. Ja, bleiben wir hier. Das Buch der Bücher beginnt mit Mann und Frau in einem Garten. Und endet mit Offenbarungen. Sie fechten göttlich. Aber von Ihrem Florett ist der Knopf gefallen. Ich habe noch die Maske. Sie macht Ihre Augen noch schöner. Danke. Wollen wir uns hierher setzen? Wie Sie wünschen. Da hat jemand einen Brief vergessen. Was ist das für eine merkwürdige Schrift? Wieso? Ja, sie erinnert mich an die einer Frau, die ich vor Jahren gekannt habe. Wer war das? Ach, niemand. Niemand besonderer. Eine Frau ohne Bedeutung. Wie wohltuend, die Männer eine Weile los zu sein. Tja, schrecklich, wie sie einen behelligen, nicht wahr? Behelligen? Ich wollte sie Tetanus. Aber teuerste. Das Ärgerliche ist nur, dass die Elenden ohne uns ganz glücklich sein können. Darum halte ich es für die Pflicht jeder Frau, sie keinen Augenblick allein zu lassen. Ausgenommen diese kurze Atempause nach dem Dinner, ohne die wir armen Frauen bald ein magerer Rest wären. Ein magerer Rest? Sicher, Lady Hansen. Ah. Es ist so anstrengend, die Männer in unseren Fußstapfen zu halten. Immer versuchen sie zu entkommen. Ich glaube eher, dass wir es sind, denen zu entkommen versuchen. Männer sind sehr, sehr herzlos. Sie kennen ihre Macht und nützen sie. Ach, Unsinn. Man muss die Männer auf ihre eigentliche Aufgabe festlegen. Und die wäre? Sich um ihre Frauen zu kümmern. Und wenn sie unverheiratet sind? Dann sollen sie sich eine Frau suchen. Es ist einfach empörend, dass so viele Junggesellen in der Gesellschaft herumlaufen. Man sollte ein Gesetz erlassen, das sie zwingt, binnen 12 Monaten zu heiraten. Liebe Caroline, meinst du wirklich, dass Gesetze hier etwas verbessern könnten? Wie ich höre, leben heutzutage alle Ehemänner wie Junggesellen und alle Junggesellen wie Ehemänner. Ich jedenfalls kann sie nie unterscheiden. Oh, ich glaube, man sieht sofort, ob ein Mann häuslich beansprucht wird oder nicht. Ich habe in den Augen so vieler Ehemänner einen sehr, sehr traurigen Ausdruck bemerkt. Ich habe nur bemerkt, dass gute Ehemänner grässlich langweilig, schlechte aber widerwärtig eingebildet sind. Vermutlich hat sich der Typus des Ehemannes seit den Tagen meiner Jugend völlig verändert. Ich muss jedoch feststellen, dass mein Mann der zauberhafteste Mensch war. Mein Mann ist eine Art Schuldschein. Ich bin es müde, ihn zu Gesicht zu bekommen. Aber Sie erneuern ihn von Zeit zu Zeit, nicht wahr? Irrtum. Er ist immer noch mein erster Mann. Wahrscheinlich halten Sie mich deshalb für eine Dilettantin, Lady Caroline. Bei Ihren Ansichten über das Leben wundert es mich, dass Sie überhaupt geheiratet haben. Mich auch. Mein liebes Kind, ich glaube, Sie sind in Ihrer Ehe sehr glücklich. Nur verbergen Sie das gerne. Seien Sie versichert, ich habe mich in Ernest schrecklich getäuscht. Hoffentlich nicht. Oh, was ist? Ich habe völlig vergessen, dass die junge Amerikanerin die ganze Zeit über im Zimmer war. Ich fürchte, es könnte sie einiges an unserer intelligenten Konversation schockiert haben. Das wird ihr nur gut tun. Hoffentlich hat sie nicht zu viel verstanden. Vielleicht ist es ganz gut, ich rede mit ihr ein wenig. Nur meine liebe Miss Worsley, wie still Sie die ganze Zeit in Ihrem hübschen Winkel sind. Vermutlich haben Sie ein Buch gelesen. Hm? Es gibt ja so viele Bücher in unserer Bibliothek. Nein, ich habe zugehört. Oh, Sie dürfen nicht alles glauben, was geredet wurde. Ich glaube nichts davon. Gut so. Ich kann nämlich nicht glauben, dass eine Frau wirklich so über das Leben denkt, wie ich es heute von einigen ihrer Gäste gehört habe. Sie haben in Amerika so angenehme Gesellschaft, ganz wie bei uns, schrieb mein Sohn. Es gibt Cliquen in Amerika wie anderswo, aber die echte Gesellschaft besteht in Amerika einfach aus den guten Frauen und den guten Männern des Landes. Worüber redet dieses schreckliche Mädchen? Sie ist von peinlicher Natürlichkeit, nicht wahr? Miss Worsley, wie ich höre, gibt es in Amerika so vieles nicht. Zum Beispiel keine Ruinen und keine Kuriositäten. Unsinn, Sie haben doch Ihre Mütter und Ihre Manieren. Mit Kuriositäten versorgt uns die englische Aristokratie, Lady Caroline. Man schickt sie uns jeden Sommer per Schiff und am Tag nach der Landung machen sie uns ihren Antrag. Und was die Ruinen betrifft, wir versuchen eben etwas aufzubauen, das länger hält als Ziegel oder Stein. Meine liebe Miss Worsley, ich dachte, die englische Gesellschaft gefiele Ihnen. Sie hatten in ihr einen solchen Erfolg, Sie wurden von den besten Leuten bewundert. Ich habe ganz vergessen, was Lord Weston von Ihnen sagt, aber es war höchst schmeichelhaft. Und Sie wissen, welche Autorität er ist in Fragen der Schönheit. Lord Henry Weston? Ja. Ein Mann mit widerlichem Lächeln und widerlicher Vergangenheit, ohne den kein Dinner vollzählig ist. Und was ist mit den Frauen, die ihm ihren Ruin verdanken? Ja, meine Liebe. Ja, ich weiß, es geschieht Ihnen recht. Nur soll es nicht einzig die Frauen treffen. Oh, da ist er, meine liebe Mrs. Arbuthnot. Aber ich habe gar nicht gehört, wie Sie angemeldet wurden. Ach, ich komme so, wie ich bin. Direkt von der Terrasse herein. Aber Sie hatten mir gar nicht gesagt, dass Sie Gesellschaft haben, Lady Hunstanton. Ich möchte nicht... Keine Gesellschaft. Nur ein paar Gäste, die im Hause wohnen und die Sie kennenlernen müssen. Caroline, das ist Mrs. Arbuthnot, eine meiner liebsten Freundinnen. Lady Caroline Pontefract. Lady Studfield, Miss Allenby. Meine junge amerikanische Freundin Miss Worsley, die uns eben gesagt hat, wie schlecht wir alle sind. Ich fürchte, Lady Hunstanton, Sie fanden meine Ausdrucksweise zu drastisch. Aber es gibt einige Dinge in England... Meine liebe junge Dame, Sie sahen sehr hübsch aus, als Sie es sagten. Und es ist viel wichtiger, wie uns Lord Illingworth versichern würde. Das Einzige, was mir ein wenig hart schien, betraf Lady Carines Bruder, den armen Lord Henry. Es ist ja so amüsant. Lady Caroline, ich hatte keine Ahnung, dass er Ihr Bruder ist. Es tut mir leid, dass ich Sie verletzt habe. Ich... Meine liebe Miss Worsley, gerade in dem, was Sie von meinem Bruder sagten, stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. aber ich muss zugeben, dass er sehr amüsant ist und einen der besten Köche Londons hat. Und nach einem guten Dinner kann man jedem verzeihen, auch dem eigenen Bruder. Aber nun kommen Sie, liebe Hester, freuen Sie sich mit Mrs. Arbuthnot an. Sie gehört zu den guten, lieben, schlichten Menschen, die wir nach Ihren Worten nie in die Gesellschaft aufnehmen. Leider kommt Mrs. Arbuthnot nur sehr selten zu mir, aber daran bin ich nicht schuld. Oh, wie langweilig. Gehen wir auf die Terrasse? Wohin Sie wollen, nur weg von Matronen, Witwen und Waisen. Lady Hanselton, wir gehen ein wenig die Sterne betrachten. Ja, Sie werden sehr viele sehen, teure, sehr viele. Aber kälten Sie sich nicht. Ja, Mrs. Arbuthnot, wir alle werden Gerald sehr vermissen. Hm. Lord Illingworth will also wirklich Gerald zu seinem Sekretär machen? Ja, aber sicher. In diesem Fall war er ganz reizend. Er hat die allerbeste Meinung von Ihrem Sohn. Sie kennen Lord Illingworth nicht? Nein, ich bin ihm noch nie begegnet. Aber Sie kennen ihn Namen nach. Ach, leider nein. Ich lebe sehr zurückgezogen. Ich sehe nur wenige Menschen, aber ich erinnere mich, von einem alten Lord Illingworth gehört zu haben. Ich glaube, er lebte in Yorkshire. Ja, das wird der Vorletzte gewesen sein, ein sonderbarer Mann. Er wollte unter seinem Stand heiraten. Oder nein, ich glaube, er wollte nicht. Ich weiß nicht, es war da irgendein Skandal. Der jetzige Lord Illingworth ist ganz anders, sehr distinguiert. Lord Illingworth hat eine hohe gesellschaftliche Stellung. Nichts wäre ihm unerreichbar, sofern er nur Lust danach hätte. Seinen Titel hat er ja erst... Caroline, wie lange ist das jetzt her, dass Lord Illingworth geerbt hat? 4 Jahre, glaube ich. Ja, es war dasselbe Jahr, in welchem der letzte Skandal meines Bruders in den Zeitungen stand. Zwischen dem jetzigen Lord Illingworth und dem Titel standen natürlich noch eine Menge Leute, Mrs. Arbuthnot. Wer war da, Caroline? Das Baby der armen Margaret. Ach, ja. Du erinnerst dich, wie brennend sie sich einen Knaben wünschte. Und es war ein Knabe, aber er starb und ihr Mann starb bald darauf. Und sie heiratete fast unmittelbar nachher einen der Söhne Lord Ascots, der sie schlägt, wie ich höre. Ja, ich erinnere mich, das stimmt. Das sind 4 Jahre, ja. Ach, ich bedauere oft, dass die gute Lady Cecily es nicht erlebt hat, wie ihr Sohn den Titel erbte. Lady Cecily? Ja, Lord Illingworths Mutter war eine von den hübschen Töchtern der Duchess of Gerringham. Sie heiratete Sir Thomas Harford. Ich kannte sie alle, auch die beiden Söhne Arthur und George. Ja, selbstverständlich hat der Ältere den Titel geerbt, nicht? Nein, Liebe, der ist auf der Jagd umgekommen. Oder beim Fischen? Caroline, ich hab's vergessen. Also jedenfalls, alles erhielt George. Ich sage ihm immer, kein Zweitgeborener hat je solches Glück gehabt wie er. Lady Hunstanton, ich muss sofort mit Gerald sprechen. Kann man ihn holen lassen? Aber natürlich, Liebe, was nur die Herren so lange aufhält. Ja, aber da kommt ja Lord Illingworth und Ihr Sohn, Mrs. Arbuthnot. Jetzt können Sie gleich... Mutter? Ich fühle mich gar nicht gut, Gerald. Bitte bring mich nach Hause. Ich hätte nicht kommen sollen. Das tut mir sehr leid, Mutter. Du musst aber zuerst noch Lord Illingworth kennenlernen. Nein, nicht heute, Gerald. Lord Illingworth, ich möchte Sie so gerne mit meiner Mutter bekannt machen. Ja, Gerald, mit dem größten Vergnügen. Mutter, das ist Lord Illingworth, der mir angeboten hat, sein Privatsekretär zu werden. Ein blendender Anfang für mich, findest du nicht? Möchtest du ihm nicht danken, Mutter? Es ist gewiss sehr gütig von Lord Illingworth, sich im Augenblick für dich zu interessieren. Gerald und ich sind schon sehr gute Freunde. Mrs. Arbuthnot? Ich glaube, zwischen Ihnen und meinem Sohn kann es nichts Gemeinsames geben, Lord Illingworth. Also, wie kannst du so etwas sagen, Mutter? Natürlich weiß Lord Illingworth mehr vom Leben als jeder andere. Aber... Neben Ihnen, Lord Illingworth, komme ich mir wirklich grässlich töricht vor. Ich hatte natürlich kaum Möglichkeiten, auch war ich nicht in Oxford. Aber Lord Illingworth macht das anscheinend nichts aus. Er ist furchtbar nett zu mir. Vielleicht ändert Lord Illingworth seine Meinung. Vielleicht braucht er dich doch nicht wirklich als Sekretär. Mutter. Denk daran, was du gerade von den wenigen Möglichkeiten gesagt hast. Caroline, Mrs. Allenby, Lord Illingworth. Wollen wir nicht ins Musikzimmer gehen? Miss Worsley wird etwas spielen. Sie kommen auch mit, liebe Miss Arbuthnot, ja? Sie ahnen nicht, welcher Genuss Ihnen bevorsteht. Verzeihen Sie, Lord Illingworth. Sprechen Sie doch bitte mit meiner Mutter. Wahrscheinlich glaubt sie, es sei Ihnen nicht ernst mit dem, was Sie sagen. Kommen Sie nicht mit, Lord Illingworth? Ja, eine Sekunde, Mrs. Allenby. Wenn Mrs. Arbuthnot gestattet, möchte ich ihr ein paar Worte sagen und später nachkommen. Aber selbstverständlich. Sie werden hier sehr viel zu sagen haben und Mrs. Arbuthnot wird Ihnen für sehr vieles zu danken haben. Nicht jeder Sohn bekommt ein solches Angebot. Ach. Aber Mrs. Arbuthnot, ich bin sicher, Sie wissen es zu schätzen, meine Liebe. Hester beginnt schon mit ihrem Konzert. Halten Sie Mrs. Arbuthnot nicht zu lange auf, wir können Sie nicht entbehren. Es ist also unser Sohn. Ich bin sehr stolz auf ihn, jeder Zoll ein Harford. Übrigens, wieso Arbuthnot? Ein Name ist so gut wie der andere, wenn man kein Recht auf einen Namen hat. Vielleicht. Und warum Gerald? Nach einem Mann, dem ich das Herz gebrochen habe. Nach meinem Vater. Und Margaret, was vorbei ist, ist vorbei. Ich kann nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit unserem Sohn. Die Welt wird ihn bloß als meinen Privatsekretär kennen, aber mir wird er sehr nahe und sehr teuer sein. Merkwürdig. Mein Leben schien vollkommen weise, aber nicht. Mir fehlte ein Sohn. Jetzt habe ich meinen Sohn gefunden. Du hast kein Recht auf ihn. Er ist mein Sohn. Und er wird es bleiben. Meine liebe Margaret, du hast ihn mehr als 20 Jahre für dich gehabt. Warum willst du ihn jetzt nicht ein wenig mir lassen? Er gehört mir so gut wie dir. Sprichst du von dem Kind, das du im Stich gelassen hast? Von dem Kind, das hätte verhungern können. So viel lag dir an ihm. Du vergisst, dass du mich verlassen hast, nicht ich dich. Ich habe dich verlassen, weil du dich geweigert hast, dem Kind deinen Namen zu geben. Noch nach seiner Geburt flehte ich dich an, mich zu heiraten. Ich hatte damals keine Aussichten. Zudem war ich kaum älter als du, als die ganze Geschichte begann. Ach, wenn einer alt genug ist, Unrecht zu tun, ist er auch alt genug, Recht zu tun. Meine liebe Margaret, im Geistigen sind Grundsätze interessant, in der Moral sinnlos. Wenn du behauptest, ich hätte unser Kind verhungern lassen, so ist das natürlich unwahr. Und töricht. Meine Mutter bot dir 600 Pfund jährlich. Aber du wolltest nichts annehmen, du bist einfach mit dem Kind verschwunden. Keinen Penny hätte ich von ihr genommen. Da war dein Vater anders. Zugegeben, ich war von meiner Mutter beeinflusst. Aber das ist jedermann, solange er jung ist. Freut mich, das von dir zu hören. Gerald wird also nicht mit dir gehen. Unsinn. Glaubst du denn, ich würde meinem Sohn erlauben... Unserem Sohn. Meinem Sohn erlauben, mit dem Mann davon zu gehen, der meine Jugend verdorben und mein Leben zerstört hat? Offen gesagt, ich halte Geralds Zukunft für wichtiger als deine Vergangenheit. Ja? Gerald kann seine Zukunft nicht von meiner Vergangenheit trennen. Ich möchte, dass du die Sache vernünftig betrachtest und daraufhin ansiehst, was für unseren Sohn am besten ist. Lassen wir uns dabei doch aus dem Spiel. Was ist unser Sohn jetzt? Ein schlecht bezahlter Beamter in der Provinzbank einer englischen Stadt dritten Ranges. Wenn du glaubst, er wäre sehr glücklich in einer solchen Stellung, irrst du dich. Er ist zutiefst unzufrieden. Dein Werk? Natürlich. Unzufriedenheit ist der erste Schritt in der Weiterentwicklung eines Menschen, wie einer Nation. Aber ich habe in ihm nicht bloß die Sehnsucht nach unerreichbaren Dingen geweckt. Ich mache ihm ein bestechendes Angebot. Ich lasse ihn nicht fort. Wie kannst du es verhindern? Was ihm einreden, dass er es ablehnt? Ich werde ihm nichts erzählen. Und du wirst es nicht wagen. Schau doch, wie du ihn erzogen hast. Och, wie man jemanden zu einem guten Menschen erzieht. Schön, und das Ergebnis? Täuscht dich nicht, Margaret. Kinder lieben zuerst ihre Eltern, bald urteilen sie über sie, doch selten, wenn überhaupt, verzeihen sie ihnen. George, bitte, nimm mir nicht meinen Sohn. In all den trostlosen Jahren hatte ich doch nur ihn. Du hattest ein Leben der Freude, des Genusses, des Erfolges. Ja, du warst glücklich, du hast nie an uns gedacht. Nach deiner Lebensauffassung gab es dafür auch gar keinen Grund. Das Zusammentreffen jetzt war reiner Zufall, ein böser Zufall. Vergiss ihn, aber bitte komm jetzt nicht und nimm mir alles, was ich habe. Margaret, du bist im Augenblick für Geralds Karriere nicht nötig. Ich bin es. Damit ist alles gesagt. Ich lasse ihn nicht fort. Da kommt Gerald. Er hat das Recht, selbst zu entscheiden. Nun, Mutter? Ihre Mutter scheint es aus irgendeinem Grund nicht gern zu sehen, wenn Sie mit mir kommen. Ja, aber Mutter, warum? Ich halte dich nicht für geeignet, Lord Illingworth Sekretär zu sein. Weißt du, du hast doch nicht die Befähigung dazu. Ihr Sohn hat jede Befähigung, die ich mir erhofft habe, ja sogar mehr, weit mehr. Mrs. Arbuthnot, haben Sie noch einen anderen Grund, weshalb Sie nicht wünschen, dass Ihr Sohn die Stellung annimmt? Hast du einen? Wenn Sie einen haben, Mrs. Arbuthnot, sagen Sie ihn. Wir sind hier ganz unter uns, was immer es auch sei. Meiner Verschwiegenheit brauche ich Sie doch nicht zu versichern. Wenn Sie mit Ihrem Sohn lieber allein wären, ziehe ich mich zurück. Vielleicht haben Sie einen anderen Grund, den ich nicht hören soll. Ich habe keinen anderen Grund. Also. Dann, mein lieber Gerald, können wir die Sache als abgemacht ansehen. Kommen Sie, wir beide wollen jetzt auf der Terrasse eine Zigarette rauchen. Übrigens, Mrs. Arbuthnot, lassen Sie mich bitte Ihnen noch sagen, dass Sie meiner Ansicht nach sehr, sehr weise gehandelt haben. Kommen Sie, Gerald. Nehmen Sie eine Zigarette, Gerald? Nein, danke. Eine durchaus verständige Frau, Ihre Mutter. Ich wusste, dass sie schließlich nachgeben wird. Meine Mutter ist furchtbar gewissenhaft. Wissen Sie, sie hält mich eben nicht für gebildet genug, ihr Sekretär zu sein. Und sicher hat sie recht. Ihre Mutter ist eine durch und durch gute Frau. Aber gute Frauen haben eine so eingeengte Anschauung vom Leben. Ihr Horizont ist so klein, ihre Interessen sind so belanglos, nicht wahr? Jedenfalls interessieren sie sich brennend für Dinge, an denen uns nichts liegt. Ja, sie ist nicht modern. Aber modern sein ist heutzutage doch das Einzige, was zählt. Und Sie möchten modern sein, Charles, nicht wahr? Oh ja. Ja, das Leben kennenlernen, wie es wirklich ist, nicht sich beruhigen lassen mit antiquierten Theorien über das Leben. Nun, da müssen Sie sich eben augenblicklich für die beste Gesellschaft rüsten. Oh, ich möchte schrecklich gern hübsche Sachen tragen. Aber es heißt doch immer, ein Mann sollte nicht zu viel an seine Kleider denken. Die Leute sind heutzutage so oberflächlich, dass sie die Tiefe des Oberflächlichen nicht verstehen. Übrigens, Charles, kommen Sie einmal her. Sie sollten lernen, die Krawatte besser zu binden. Gefühl reicht für die Knopflochblume, für eine Krawatte braucht man Stil. Wissen Sie, eine gut gebundene Krawatte? Das ist der erste ernste Schritt im Leben. So. Oh. Oh, Lord Illingworth. Vielleicht lerne ich eine Krawatte binden. Nie aber reden wie Sie. Reden Sie zu jeder Frau, als liebten Sie sie, und zu jedem Mann, als langweilte Sie. Und ich garantiere Ihnen, am Ende Ihrer ersten Londoner Saison werden Sie in dem Ruf stehen, den vollendetsten gesellschaftlichen Takt zu besitzen. Aber es ist sehr schwierig, in die Gesellschaft hineinzukommen. Dazu müssen Sie heutzutage die Leute nur füttern oder amüsieren oder schockieren. Das genügt. Ich stelle mir die Gesellschaft hinreißend vor. Ihr anzugehören ist langweilig, ihr nicht anzugehören eine Tragödie. Die Gesellschaft ist notwendig. Gerald, in dieser Welt hat keiner wirklich Erfolg, wenn er nicht die Frauen hinter sich hat. Sie geben den Ton an, ohne sie ist eine erledigt. Es ist nur sehr schwierig, die Frauen zu verstehen. Man sollte es nie versuchen. Frauen sind Bilder, Männer Probleme. Wollen Sie wissen, was eine Frau wirklich meint? Übrigens eine gefährliche Sache. Halten Sie die Augen offen und die Ohren zu. Aber Frauen sind doch so klug. Das sollte man ihnen immer wieder sagen. Dem Weisen aber sind Frauen der Triumph der Materie über den Geist, wie Männer der des Geistes über die Moral. Und der verfeinerte Einfluss, den man Frauen immer nachsagt? Einzig Intellekt verfeinert. Aber es gibt doch so viele Arten von Frauen. In der Gesellschaft nur Ungeschminkte und Geschminkte. Sie waren nie verheiratet, nicht wahr? Männer heiraten, weil sie gelangweilt, Frauen, weil sie neugierig sind, beide werden enttäuscht. Glauben Sie nicht, dass man verheiratet glücklich sein kann? Vollkommen glücklich. Aber das Glück eines verheirateten Mannes, mein lieber Gerald, hängt von den Leuten ab, die er nicht geheiratet hat. Aber wenn man liebt... Man sollte immer lieben und daher nicht heiraten. Liebe ist wunderbar. Ja, verliebt betrügt man zuerst sich selbst, zuletzt andere. Die Welt nennt das Romanze. Eine wirkliche Grande Passion ist heutzutage recht selten. Zudem das Vorrecht der Leute, die nichts zu tun haben. Übrigens der einzige Nutzen der untätigen Klassen und die einzig mögliche Erklärung für uns Harvards. Sie sollten den Adelskalender studieren, Gerald. Das einzige Buch, das ein junger Lebemann gründlich kennen sollte. Auch der beste Roman, den die Engländer je geschrieben haben. Nun, Gerald, treten Sie mit mir in ein völlig neues Leben ein und ich möchte, dass Sie lernen, wie man lebt, denn die Welt ist von Narren gemacht. Damit weise in ihr Leben. Hm? Ja. Ach, hier sind Sie. Lieber Lord Illingworth, Sie haben wohl Ihren jungen Freund über seine neuen Pflichten aufgeklärt und ihm bei einer guten Zigarette einen guten Rat gegeben. Schade, dass ich nicht hatte zuhören können. Aber wahrscheinlich bin ich schon zu alt, um zu lernen. Ach, da kommt ja auch unsere liebe Mrs. Arbuthnot. Kommen Sie doch herein zu uns. Da kommen Sie, Liebe. Sie haben sicher eine Promenade im Park gemacht, aber es ist kühl geworden, nicht wahr? Ja, ich wollte meinen Schal holen. Lord Illingworth hatte ein langes Gespräch mit Gerald. Es muss ihn doch sehr schmeicheln, Mrs. Arbuthnot, dass alles sich so erfreulich entwickelt. Aber setzen Sie sich doch ein wenig zu uns. Worüber haben Sie eben gesprochen, Lord Illingworth? Sagen Sie es uns doch. Ich war gerade dabei, Gerald zu erklären, dass die Welt immer über ihre eigenen Tragödien gelacht hat, weil das die einzige Möglichkeit ist, sie zu ertragen. Und dass also alles, was die Welt je ernsthaft behandelt hat, zur komischen Seite der Dinge gehört. Verzeihen Sie, Lady Hansenden. Ja. Ich begegnete in der Halle Dr. Daubeny. Ich habe das Gefühl, er sucht Sie. Dr. Daubeny, so spät noch? Da ist bestimmt etwas mit seiner Frau passiert. Entschuldigen Sie mich vielmals. Was sagen Sie, Lord Illingworth? Ein schöner Mond heute Abend. Gehen wir ihn ansehen. Es ist so reizend, etwas anzusehen, das unbeständig ist. Dazu haben Sie ja Ihren Spiegel. Das ist lieblos. Er zeigt mir nur meine Runzeln. Meiner benimmt sich besser. Er sagt mir nie die Wahrheit. Dann ist er in Sie verliebt. Kommen Sie. Gerald, es wird spät. Gehen wir heim? Ach, bleiben wir noch ein bisschen hier, Mutter. Übrigens habe ich eine große Überraschung. Lord Illingworth und ich reisen Ende des Monats nach Indien. Ich bin ja so glücklich heute. So glücklich war ich noch nie. Über die Aussicht fortzukommen? So darfst du das nicht sagen, Mutter. Natürlich tut es mir leid, dich zu verlassen. Aber ich will Karriere machen. Und Lord Illingworth wird mir dabei helfen. Er wird alles für mich tun. Gerald, geh nicht mit Lord Illingworth. Ich bitte dich darum. Eben noch warst du mit allem einverstanden. Jetzt auf einmal bist du dagegen und versuchst mich zu zwingen, die einzige Chance meines Lebens aufzugeben. Du glaubst doch nicht, dass sich alle Tage ein Lord Illingworth findet, oder? Aber noch eins. Ich liebe Hester Worsley. Und ich liebe sie mehr, als ich dir je gesagt habe. Weit mehr. Hätte ich nun eine gesellschaftliche Stellung und hätte ich Aussichten, dann könnte ich sie fragen. Ich fürchte, mit dieser Einstellung darfst du dir keine Hoffnungen auf Miss Worsley machen. Denn sie hat andere Ansichten über das Leben. Dann bleibt mir immerhin noch mein Ehrgeiz. Du hast ja immer versucht, ihn zu unterdrücken. Die Welt sei schlecht, der Erfolg nichts, die Gesellschaft platt und alles zusammen. Du hast Unrecht in allem, was du mich gelehrt hast, Mutter. Ganz und gar Unrecht. Lord Illingworth ist ein erfolgreicher Mann. Ein eleganter Mann. Ja, und ich gebe alles darum, genauso wie Lord Illingworth zu sein. Hast du etwas gegen Lord Illingworth? Er ist schlecht. Wieso? Ich verstehe dich nicht. Weil er nicht das glaubt, was du glaubst? Männer sind eben anders als Frauen. Nein, nicht das, was Lord Illingworth glaubt oder nicht glaubt, macht ihn schlecht, sondern was er ist. Weißt du etwas von ihm? Etwas Bestimmtes? Ja. Und seit wann weißt du es? Seit 20 Jahren. Mein Gott, man kann doch nicht deinen Mann danach beurteilen, was er vor 20 Jahren getan hat. Was dieser Mann war, ist er noch jetzt. Und er wird es bleiben. Dann sag doch, was Lord Illingworth getan hat. Gut, Gerald. Bitte urteile selbst. Er hat einem jungen Mädchen, das sehr in ihn verliebt war, versprochen, sie zu heiraten. Und er hat es nicht gehalten. Sie hat auf das Versprechen hin alles aufgegeben. Ihre Familie verlassen? Das glaube ich nicht. Aber sie war noch so jung und voller Glauben an die Menschheit. Sie wusste nichts vom Leben. Er alles. Er bezauberte sie so sehr, dass sie vom ersten Augenblick an bereit war, alles für ihn zu tun. Er war ihre erste große Liebe. Aber er dachte gar nicht an eine feste Bindung. Lord Illingworth war ja damals auch noch sehr jung. Das Mädchen hat ihm nie mehr bedeutet als eines seiner amorösen Abenteuer. Eines Tages erkannte sie das, aber es war zu spät. Sie erwartete ein Kind. Als das Kind geboren war, bat sie ihn nochmals, um des Kindes willen sie zu heiraten. Aber er weigerte sich. Ja, und da verließ sie ihn. Begreifst du jetzt, warum ich dich nicht bei Lord Illingworth wissen möchte? Sicher. Das klingt alles recht tragisch. Aber ich muss schon sagen, das Mädchen ist genauso schuld wie Lord Illingworth. Ich meine, jeder Mensch muss die Folgen tragen von dem, was er getan hat. Ja, gut. Gut, Gerald. Also geh mit Lord Illingworth, wann und wohin du willst. Mutter, ich wusste, dass du es mir erlauben wirst. Mutter, du bist die beste Frau der Welt. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Ich bei... Was denn? Wen meinen Sie? Den dort. Lord Illingworth? Lord Illingworth? Gerald, ich bitte dich! Lass mich! Gerald! Lass mich! Gerald! Er ist dein Vater! Mr. Arbuthnot, Lady Hunstetten und Mrs. Allenby. Bitte gehen Sie hinauf zu meiner Mutter und sagen Sie sie. Guten Morgen, Gerald. Guten Morgen, Lady Hunstetten. Guten Morgen, Miss Albany. Guten Morgen. Wir kommen uns nach Ihrer lieben Mutter erkundigen. Ich hoffe, es geht dir besser. Meine Mutter ist noch oben in ihrem Zimmer, Lady Hunstetten. Ach, ich fürchte, die Hitze gestern Abend ist dir zu viel geworden. Sicher lag ein Gewitter in der Luft. Oder was, die Musik? Musik macht so romantisch. Zumindest geht sie einem auf die Nerven. Das ist heutzutage das Gleiche. Ich bin so froh, dass ich nicht weiß, was Sie meinen, Teure. Aber ich fürchte, Sie meinen etwas Ungehöriges. Ja, Sie betrachten Mrs. Arbuthnots hübsches Zimmer, ne? Es ist nicht nett und altmodisch. Mhm. Es sieht ganz nach glücklichem englischen Heim aus. Das ist das richtige Wort, Teure. Genau so ist es. Ach, Gerald, man fühlt den guten Einfluss Ihrer Mutter in allem, was sie um sich hat. Übrigens hoffe ich, dass mich Ihre liebe Mutter jetzt öfter besuchen wird. Sie reisen mit Lord Illingworth ja schon in den allernächsten Tagen ab. Ich denke nicht mehr daran, Lord Illingworth Sekretär zu werden. Das kann doch nicht wahr sein, Gerald. Es wäre äußerst unklug von Ihnen. Was können Sie auch für einen Grund haben? Ich bin dafür nicht geeignet. Gerald, was soll das heißen, nicht geeignet? Lord Illingworths Ansichten über das Leben unterscheiden sich zu sehr von den meinen. Mein lieber Gerald, in Ihrem Alter hat man doch keine Ansichten über das Leben zu haben. In diesen Dingen müssen Sie sich von anderen leiten lassen. Lord Illingworth hat Ihnen das schmeichelhafteste Angebot gemacht. Wenn Sie mit ihm reisen, sehen Sie die Welt... Ich will die Welt nicht mehr sehen. Ich habe genug von ihr gesehen. Also ich hoffe, Sie glauben nicht, das Leben schon ausgeschöpft zu haben. Ich will meine Mutter nicht verlassen. Aber Gerald, das ist doch die pure Bequemlichkeit, Ihre Mutter nicht verlassen. Wäre ich Ihre Mutter, ich bestünde darauf, dass Sie gehen. Mrs. Arbuthnot lässt sich Milady empfehlen, aber sie hat heftige Kopfschmerzen und kann heute niemanden empfangen. Heftige Kopfschmerzen, ja. Das tut mir leid, Gerald. Vielleicht kommen Sie heute Nachmittag mit ihr nach Hunstetten. Vorausgesetzt, sie fühlt sich besser. Ich fürchte, heute Nachmittag nicht, Lady Hunstetten. Nein, dann morgen. Ach, Gerald. Gerald, hätten Sie einen Vater, er würde Sie nicht das Leben hier vergeuden lassen, sondern Sie sofort zu Lord Illingworth schicken. Aber Mütter sind so schwach. Sie gehen allenthalben ihren Söhnen auf. Wir sind ganz Herz, nur Herz. Ne? Kommen Sie, Teuer, ich muss noch ins Pfarrhaus mich nach Mrs. Daubeny erkundigen, der es leider gar nicht gut geht. Es ist bewundernswert, wie der Erzdiakon es trägt. Wirklich bewundernswert. Er ist der teilnahmsvollste Ehemann, ein wahres Muster. Adieu, Gerald. Sagen Sie Ihrer Mutter meine innigsten Grüße. Adieu, Mr. Arbuthnot. Adieu. Sind Sie fort? Eben sind sie gegangen. Mutter, ich habe ihm geschrieben. Wem? Meinem Vater. Ich habe ihm geschrieben, er möchte heute Nachmittag um 4 Uhr herkommen. Er soll mir nicht über die Schwelle. Er muss kommen. Gerald, wenn du mit Lord Illingworth gehst, dann geh bitte gleich. Aber verlange nicht von mir, ihn zu sehen. Mutter, du verstehst mich nicht. Um nichts in der Welt gehe ich mit Lord Illingworth. Da kennst du mich doch gut genug. Ich habe ihm geschrieben, dass er dich heiraten muss. Mich heiraten? Ja. Ich will ihn dazu zwingen. Das Unrecht, das er dir angetan hat, muss wieder gut gemacht werden. Aber Gerald... Er wird es nicht wagen, sich zu weigern. Aber Gerald, ich werde mich weigern. Ich will Lord Illingworth nicht heiraten. Mutter, du sollst mich nicht missverstehen. Deinetwegen rede ich, nicht meinetwegen. Mir wird diese Heirat nicht helfen. Sie wird mir keinen Namen geben, den ich rechtens tragen könnte. Für dich aber wird es etwas sein, die Frau des Mannes zu werden, der mein Vater ist. Ich will nicht heiraten. Mutter, du musst. Gerald, du sprichst davon, dass Unrecht wieder gut gemacht werden müsse. Wie denn? Das Ganze ist die übliche Geschichte eines Mannes und einer Frau. wie sie immer passiert. Und das Ende ist das übliche Ende. Die Frau bezahlt, der Mann geht frei. Ich weiß nicht, ob das das übliche Ende ist. Hoffentlich nicht. Der Mann soll wieder gut machen, so viel nur möglich ist. Ich weiß, es wird die Vergangenheit nicht auslöschen. Wenigstens aber die Zukunft besser machen. Besser für dich, Mutter. Ich weigere mich, Lord Illingworth zu heiraten. Käme er selbst zu dir und bitte dich, seine Frau zu werden, würdest du anders antworten. Käme er selbst, was er nicht tun wird, würde ich ihm das Gleiche antworten. Mutter, warum siehst du die Sache nicht vom einzig richtigen Standpunkt? Um Bitterkeit und auch den Hass zu überwinden. Deshalb muss es zu dieser Heirat kommen. Ich beschwöre dich. Tu, was ich dich bitte. Kein Sohn hat je von seiner Mutter so ein Opfer verlangt. Keine Mutter hat sich je geweigert, den Vater ihres Kindes zu heiraten. Dann werde ich eben die Erste sein. Mutter, ich verstehe dich nicht. Gerald. Weißt du, Männer verstehen nicht, was Mütter sind. Kein Dienst, keine Sorge ist zu gering für das, was wir lieben. Und wie liebte ich dich. Aber Söhne sind oft unbedacht. Und ohne es zu wollen, bereiten sie uns Schmerz. Und wir meinen immer, wenn sie herangewachsen sind und uns besser kennen, dann werden sie uns entschädigen. Ach, das ist falsch. Die Welt zieht sie uns weg. Sie haben ihre Freunde, mit denen sie glücklicher sind als mit uns. Vergnügen, von denen wir ausgeschlossen sind. Interessen, die nicht die unseren sind. Ja, ja. Auch du hast viele Freunde gewonnen. Mit ihnen bist du fröhlich gewesen. Mich hielt mein Geheimnis zurück. Meine Vergangenheit war immer mit mir. Du hast gedacht, wir legen nichts an den heiteren Dingen des Lebens. Du, ich sage dir, ich sehnte mich danach. Aber ich hatte kein Recht auf sie. Du sagst oft, ich verbringe zu viel Zeit mit Kirchenpflichten. Tja, Gottes Haus ist das Einzige, in dem unser einer willkommen ist. Aber bereut habe ich nichts. Nichts. Wie hätte ich auch jene Liebe bereuen können, die dich mir schenkte? Gerald, verstehst du das denn nicht? Mutter, wir dürfen einander nie verlassen. Hörst du? Ich will dein besserer Sohn sein, als ich es war. Aber du musst die Frau meines Vaters werden. Ich muss nur für dich sorgen. Ich werde es auch immer tun. Aber verlange nicht etwas von mir, was mein Selbstvertrauen zerstören würde. Darf ich? Hester! Guten Tag, Mrs. Arbuthnot. Guten Tag. Gerald. Ich danke Ihnen, dass Sie mich gestern Abend vor Lord Illingworth beschützt haben. Oh, das war doch nichts. Sie haben vielleicht recht. Man sollte diesen Dingen nicht so viel Bedeutung zumessen. Ich verachte Lord Illingworth. Er wusste doch, dass Sie und ich... Ich hoffe, dass er mir nie mehr begegnen wird. Mutter, wir wollen Lord Illingworth auch nicht mehr sehen. Nicht wahr? Ach, Gerald. Lieber Gerald. Gerald, willst du Hester nicht unseren Blumengarten zeigen? Auch die Rosen sind so herrlich aufgeblüht. Vielleicht kannst du ihr dann auch einiges sagen. Wollen Sie, Hester? Gerne. Alice? Alice? Verzeihen Sie, Mrs. Arbuthnot, Ein Herr möchte Sie sprechen. Sagen Sie, ich bin nicht zu Hause. Ach, zeigen Sie mir doch mal die Karte. Sagen Sie dem Herrn, ich kann ihn nicht empfangen. Verzeih, Margret, aber ich muss dich dringend sprechen. Liz, bitte lassen Sie uns allein, ja? Bitte sehr. Was kannst du mir heute zu sagen haben, George Harford? Du kannst mir nichts zu sagen haben. Du wirst dieses Haus verlassen. Margaret Gerald weiß jetzt alles über dich und mich. Also muss etwas unternommen werden, das uns allen dreien zusagt. Ich versichere dir, er wird in mir den reizendsten und großzügigsten Vater finden. Mein Sohn kann jeden Augenblick hereinkommen. Ich habe gestern Abend die Situation gerettet. Ein zweites Mal kann ich es vielleicht nicht. Bitte geh. Ach, der gestrige Abend war höchst fatal. Diese alberne Puritanerin machte eine Szene, bloß weil ich sie küssen wollte. Ja, ein Kuss kann ein Leben ruinieren, George Harford. Ich weiß das. Ich weiß das nur zu gut. Darüber wollen wir uns jetzt nicht unterhalten. Wichtig ist heute wie gestern nur unser Sohn. Ich habe übrigens sein Verhalten gestern Abend ungemein bewundert. Er hat sich erstaunlich prompt für die hübsche Brüder exponiert. Er ist genau, wie ich mir meinen Sohn gewünscht habe. Nur sollte mein Sohn nie auf Seiten der Puritaner stehen. Also, was ich dir vorschlage, ist folgendes. Lord Illingworth, mich interessieren Ihre Vorschläge nicht. Unserer lächerlichen Gesetze wegen kann ich Gerald nicht legitimieren. Wohl ihm aber meinen Besitz vermachen. Illingworth ist natürlich Familiengut, als Wohnsitz ohnehin eine langweilige Baracke. Er kann Ashby haben, das viel hübscher ist, Harborough, das die beste Jagd Nordenglands hat und das Haus auf dem St. James Square. Was kann ein Gentleman noch mehr verlangen auf dieser Welt? Mehr sicher nicht. Und was den Titel betrifft, so ist dein Titel eher ärgerlich in diesen demokratischen Tagen. Als George Harford hatte ich alles, was ich wollte, jetzt habe ich nur was andere wollen und das ist nicht annähernd so angenehm. Also, ich schlage dir vor... Ich habe Ihnen schon gesagt, dass mich Ihre Vorschläge nicht interessieren. Ich bitte Sie zu gehen. Der Junge soll 6 Monate im Jahr bei dir, 6 bei mir sein. Das ist gerecht. Du kannst die Höhe deiner Apanage bestimmen und wohnen, wo es dir beliebt. Von deiner Vergangenheit weiß niemand etwas außer mir. Und Gerald und natürlich die Puritanerin. Die Puritanerin in weißem Muslin. Aber die zählt nicht. Du brauchst auch nicht zu befürchten, dass Gerald nicht mein Erbe wird, da ich nicht die mindeste Absicht habe, zu heiraten. Lord Illingworth, Sie kommen zu spät. Mein Sohn braucht Sie nicht. Sie sind unnötig. Was soll das heißen? Dass Sie für Geralds Karriere nicht notwendig sind. Verstehe dich nicht. Da schauen Sie in den Garten. Besser aber, Sie lassen sich nicht sehen. Sonst wecken Sie unangenehme Erinnerungen. Ja, sie liebt ihn. Die beiden lieben einander. Wir sind sicher vor Ihnen, Lord Illingworth. Wir gehen fort. Wohin? Das sagen wir Ihnen nicht. Und falls Sie uns finden, kennen wir Sie nicht. Ja, das überrascht Sie, nicht? Oh. Du bist hart geworden, Margaret. Einst war ich zu weich. Gut, dass ich mich geändert habe. Ach, Margaret, ich war damals sehr jung. Wir Männer kennen das Leben zu früh. Wir Frauen zu spät. Das ist der Unterschied. Margaret. Margaret, ich will meinen Sohn. Möglich, dass er jetzt mein Geld nicht mehr braucht. Möglich, dass er mich nicht mehr braucht. Ich aber will meinen Sohn. Bring uns zusammen, Margaret. Du kannst es, wenn du willst. Für Sie ist im Leben meines Sohnes kein Platz. Er hat an Ihnen kein Interesse. Warum schreibt er mir dann? Wieso? Was ist das für ein Brief hier auf dem Tisch? Das? Ach, das ist nichts. Geben Sie ihn her. Nein, er ist an mich adressiert. Er gehört mir. Ich nehme an, du hast diesen Brief gelesen. Nein. Aber du weißt, was darin steht. Ja. Ich gebe keinen Augenblick zu, dass der Junge recht hat mit dem, was er sagt. Ich gebe nicht zu, dass es meine Pflicht ist, dich zu heiraten. Aber um meinen Sohn zurückzubekommen, bin ich bereit, dich zu heiraten, Margaret. um dich immer mit der Rücksicht und Achtung zu behandeln, die meiner Frau zukommt. Ich heirate dich, sobald du willst, mein Ehrenwort. Dieses Versprechen haben Sie mir schon einmal gegeben. Jetzt will ich es halten und das wird dir zeigen, dass ich meinen Sohn mindestens so liebe wie du ihn. Ich nehme mich heirate, werde ich bestimmt Ambitionen aufgeben müssen. Ach, Lord Illingworth, ich lehne es ab, Sie zu heiraten. Was ist das denn ernst? Ja. Sag mir deine Gründe. Sie würden mich riesig interessieren. Ich habe sie schon meinem Sohn erklärt. Wahrscheinlich sind sie stark sentimental. Ihr Frauen lebt ja von euren Gefühlen und für sie. Sie haben recht, Lord Illingworth. Wir leben von unseren Gefühlen und für sie, oder? Wenn Sie wollen, von unseren Leidenschaften und für Sie. Ich habe zwei, Lord Illingworth. Meine Liebe zu Gerald und meinen Hass gegen Sie. Du willst mich also nicht heiraten? Nein. Weil du mich hasst? Ja. Hasst mich mein Sohn wie du? Nein. Das freut mich. Er verachtet sie bloß. Wie schade. Für ihn, meine ich. Seien Sie nicht enttäuscht, Lord Illingworth. Kinder lieben zuerst ihre Eltern, bald urteilen sie über sie, doch selten, wenn überhaupt, verzeihen sie ihnen. Was haben Sie gesagt? Darf ich fragen, mit welchen Argumenten du den Jungen, der diesen Brief schrieb, diesen schönen, leidenschaftlichen Brief, überzeugt hast, dass du seinen Vater, den Vater deines Kindes, nicht heiraten kannst? Nicht ich habe ihn überzeugt. Die Puritanerin war es, Lord Illingworth. Ja, dann ist also für mich hier nicht mehr viel zu tun, Marion. Nein, nichts. Das ist der Abschied, nicht wahr? Diesmal für immer, das hoffe ich, Lord Illingworth. Merkwürdig, in diesem Augenblick siehst du genauso aus wie in der Nacht, in der du mich vor 20 Jahren verließest. Du hast genau den gleichen Ausdruck um den Mund. Auf mein Wort, Margaret. Keine Frau hat mich je so geliebt wie du, ja. Du gabst dich mir wie eine Blume, mit der ich tun konnte, was ich wollte. Du warst das hübscheste Spielzeug, die bezauberndste kleine Romanze. Es ist 14:45, langsam muss ich nach Hansen zurück. Vermutlich werde ich dich dort nicht wiedersehen. Schade, wirklich schade. Es war ein amüsantes Erlebnis unter Leuten seines Standes und noch dazu ernsthaft behandelt, seiner Maitresse zu begegnen und seinem... Mutter! Mutter! Da du nicht hinausgekommen bist, kommen wir herein, dich zu holen. Wir wollten Ihnen sagen... Mutter! Hast du geweint? Nein, nein. Ach, mein Sohn. Mein Gerald. Wem gehört denn dieser Handschuh? Hast du Besuch gehabt? Wer war es denn? Ach, niemand. Niemand besonderer. Ein Mann ohne Bedeutung. Sie hörten Eine Frau ohne Bedeutung von Oscar Wilde in einer Übersetzung von Ingeborg und Rudolf Bayer. Hörfunkbearbeitung Klaus Gmeiner. Lord Illingworth, Michael Heldtau. Lady Caroline, Adrienne Gessner. Lady Jane Hunstanton, Susi Nicoletti. Lady Studfield, Susanne Schönwiese. Mrs. Allenby, Sonja Sutter. Miss Hester Worsley, Veronika Bayer. Miss Margaret Arbuthnot, Hilde Mikulic. Gerald Arbuthnot, ihr Sohn, Klaus Maria Brandauer. Francis, Lakai bei Lady Hunstanton, Jörg Hube. Tongestaltung Josef Adelberger und Christel Rosinger. Regie in dieser Produktion des Österreichischen Rundfunks aus dem Jahr 1968 führte Klaus Gmeiner.